إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dies wird heute der erste Unterricht sein von der Vortragsreihe Sharh Sunnah. Und die Vortragsreihe, die wir hier durchnehmen werden bezüglich des Buches Sharh Sunnah, stützt sich auf die Erklärung von Abu Talha Rahimahullah, der ein sehr bekannter Da'i und Talib in England war. Und er hat die Vortragsreihe gemacht, Rahimahullah, stützend auf der Erklärung von Sharh Sunnah von Sheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah. Und wir beginnen nun damit im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen. Der Sheikh, Sheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah, beginnt damit, indem er Folgendes sagt: Alles Lob gebührt Allah, demjenigen, der die ganze Schöpfung erschaffen hat, hoch erhaben sei er, und möge sein Segen und sein Salam auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein und auf denjenigen, die ihm auf die beste Art und Weise gefolgt sind, und auf all seinen Gefährten. Danach beginnt er mit der Erklärung des Buches und sagt, dass dieses Buch, dass der Autor dieses Buches Al-Barbahari ist. Sein Name war Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Und Barbahari ist eine Zuschreibung zu Barbahar, welches damals eine Art Medizin war, womit möglicherweise Imam Al-Barbahari gearbeitet hat und es möglicherweise verkauft hat, so dass ihm dann diese Zuschreibung zu diesem Namen bzw. zu dieser Medizin gemacht wurde. Und er war einer der großen Hanbali-Gelehrten. Er nahm Wissen von denen, die Wissen von Imam Ahmed rahimahullah genommen haben. Er hat direkt Wissen von den Studenten von Imam Ahmed genommen, wie von Al-Maruthi und anderen. Und bezüglich Al-Maruthi sagt Abu Talha rahimahullah, er war Ahmed ibn Muhammad ibn Al-Hajjaj ibn Abdul Aziz Abu Bakr Al-Maruthi. Ibn Abi Ya'la sagte bezüglich Al-Maruthi, dass seine Mutter Maruthiya war, das heißt eine Frau aus Maruth, und sein Vater war von Khawarizm. Und er war derjenige, der Vorrang unter den Studenten von Imam Ahmed hatte, wegen seiner Gottesfurcht und seiner Exzellenz, das heißt, dass er ausgezeichnet war. Und unser Imam, damit ist Imam Ahmed gemeint, und unser Imam genoss seine Gesellschaft und fühlte sich wohl wenn er mit ihm zusammen war. Und er war derjenige, der die Augen von Imam Ahmed schloss, als er starb, und er wusch seinen Körper. Und er überlieferte viele Angelegenheiten der Religion von ihm. Dies war eine kleine Erklärung, wer Al-Maruthi rahimahullah war. Nun fährt der Sheikh Salih Al-Fawzan hafidullah fort mit der Erklärung von Imam Al-Barbahari. Er sagt bezüglich ihm, er, also Imam Al-Barbahari, erlangte viel Wissen. Er erlangte eine große Ansammlung an Wissen. Und er nahm Aqida und Fiqh und Wissen von den großen Imamen. Und der Name des Buches ist Sharh al-Sunnah, eine Erklärung der Sunnah. Was hier mit der Sunnah gemeint ist, ist folgendes: Tariqatul Rasul, der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Hier ist nicht der technische Fachausdruck der Gelehrten des Hadith gemeint, weil in der Hadith-Wissenschaft bedeutet Sunnah alles, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bewiesen ist bezüglich seiner Aussagen, Taten oder den Dingen, denen er sallallahu alaihi wasallam zustimmte. Das bedeutet es hier nicht. Sheikh Fawzan hafidullah sagt, dass hier nicht das gemeint ist. Hier ist der Ausdruck Sunnah allgemeiner gehalten. Es bedeutet vielmehr hier das, was breiter und viel allgemeiner ist. Es bedeutet der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten und der Weg der Salafus Salih. Das ist die Sunnah, wie sie in den Überlieferungen gefunden wird. Ganz gleich, ob es um die Angelegenheiten der Aqida oder der Ibadah oder des Fiqh geht oder Adab oder Akhlaq. All dies wird Sunnah im generellen Sinne genannt. Und manchmal erwähnt Imam Al-Barbahari in diesem Buch Dinge bezüglich des Fiqh, obwohl es überwiegend ein Buch der Aqida ist. Oder er erwähnt Dinge wie Mut'a. Und dies macht er, um die abgeirrten Sekten zu widerlegen, welche in diesen Angelegenheiten sich uneinig sind. Sheikh Fawzan, hafidullah, sagt weiter, und manchmal wiederholt er, also Imam Al-Barbahari, Punkte, um sie hervorzuheben oder für einen bestimmten Grund, dass sie nochmal erwähnt werden oder um sie weiter zu erklären oder für etwas anderes. Kurz kann man sagen, es ist ein nützliches Buch, Kitabul Mufid, welches Fa'ida enthält. Und die Wichtigkeit des Buches liegt auch darin, dass es eines der früheren Bücher ist. Somit ein Buch der früheren Salaf. Also es ist ein Buch der früheren Salaf. Diejenigen, die in der Zeit der großen Imame lebten und von ihnen nahmen, und es sind diejenigen, die die reine Aqida überlieferten. Was bedeutet denn nun in dem Titel Sharh? Die Bedeutung von Sharh ist Bayan, Erklärung. Er erklärt hier nicht ein bestimmtes Buch, weil wir kennen das zum Beispiel, dass ein Buch erklärt wird, wenn es zum Beispiel heißt Sharh Kitabu Tawhid. So sagt man Erklärung von Kitabu Tawhid. Aber hier wird nicht ein bestimmtes Buch erklärt. Es bedeutet vielmehr, dass er die Bedeutung des Weges der Sunna erklärt. Das ist mit dem Titel hier gemeint. Erklärung des Weges der Sunna. Und die Sunna ist hier, das was wir gesagt haben, das allgemein gehaltene, der Weg des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also nicht, dass es ein Buch gab, das es Sunna hieß, und dann hat Imam Al-Barbahari den Scharh dazu gemacht. Sondern es ist ein getrenntes Buch, welches Sharh al-Sunnah heißt. Dann gibt Sheikh Fawzan, hafidullah, eine Anmerkung, wie die früheren Gelehrten die Bücher der Aqida nannten. Sie nannten sie zum Beispiel Es-Sunnah, so wie dieses Buch, Sharh al-Sunnah, oder Es-Sunnah von Imam Ahmed, oder Es-Sunnah von seinem Sohn Abdullah, oder Es-Sunnah von Al-Athram, und Sharh Usul, Ittiqad Ahli Sunnah von Al-Lalaka'i. Auch wurden solche Bücher Al-Iman genannt, Kitabul Iman, Buch des wahren Glaubens, wie in Bukhari und Muslim. Zum Beispiel, dort findet man all die Dinge, die mit der Aqida zu tun haben, der Glaube an Allah, die Engel, die Gesandten, die Bücher, der letzte Tag und den Qadr. Und all das nannten sie Al-Iman. Oder solche Bücher wurden auch Al-Sharia genannt. Zum Beispiel wie das Buch Al-Sharia von Al-Ajurri Al-Shafi'i. Oder auch Al-Tawhid wie von Ibn Khuzaymah. Und diese Bücher wurden auch Al-Aqida genannt. Und Aqida bedeutet das, was als Glaube genommen wird im Herzen und als Religion genommen wird und wovon eine Person überzeugt ist. Dann erwähnt Sheikh Fawzan Hafidhullah einen wichtigen Punkt und sagt, unter all diesen Namen gibt es keinen Ikhtilaf. Es sind verschiedene Wörter für ein und dasselbe und es gibt keine Diskussion darunter, wenn die Bedeutung bekannt ist. Also das ist kein Fall des Ikhtilaf. Es ist nur ein Fall von dem Benutzen von verschiedenen Namen. Und all diese Namen haben eine korrekte Bedeutung diesbezüglich und sie meinen alle dasselbe. Weiter erwähnt der Sheikh, Hafidhullah, was die irregegangenen Gruppen angeht, diejenigen, die dies kritisieren, also diese Namen, Aqida, Tawhid, die irregegangenen Gruppen sagen, wo findet man diese Namen wie Aqida und Tawhid im Koran oder in der Sunna? Der Sheikh, Hafidhullah, sagt, das ist Tashqiq, eine Art von Zweifel zu schüren und Provokation hervorzurufen. Sie wollen nicht berichtigen oder helfen, sie wollen nur Zweifel schüren. Was sie beabsichtigen, ist, dass sie diese Aqida entwurzeln wollen. Sie mögen das nicht, wenn man darüber spricht, über Aqida, Tawhid, Scharia und so weiter. Sie nehmen hier eine Hintertür und sagen, wo steht das? Der Sheikh, Hafidhullah, sagt, was sie wollen, ist diese Aqida entwurzeln und entfernen. Deswegen kommen sie mit dieser Aussage. Mit der weiteren Absicht, dass keinen Unterschied gemacht wird zwischen den abgeirrten Sekten und der aufrichtigen Gruppe. Das ist es, was sie in Wahrheit beabsichtigen und das ist es, was sie stört. Was sie stört, ist der Inhalt dieser Bücher, nicht der Titel. Das, was sie stört, ist, dass die Salafis zwischen Falschheit und Wahrheit unterscheiden. Und sie wollen, dass die Leute der Falschheit nicht weiter kritisiert bzw. widerlegt werden. Was nun diejenigen angeht, die diese Ideen nachahmen oder denen nur folgen und nur nachplappern, was die sagen, so ist es so, dass man diese keine Beachtung schenkt. Was der Sheikh Hafidhullah sagen will, ist, man soll jetzt nicht anfangen und suchen, wo im Koran steht dieses Wort, welche Antwort können wir denen geben. Gebt einfach keine Beachtung und lernt euren Dien von den authentischen Quellen wie von diesem Buch. Denn alle Gelehrten der Umma haben Konsens, dass diese Werke nützlich sind und dass das, was dort steht, Haq ist. Und die ersten Generationen haben diese Ausdrücke benutzt, so benutzen wir sie auch. Und sie waren zufrieden damit, so sind wir es auch. Also, wie gesagt, die Sekten wollen nur Probleme und Schwierigkeiten bereiten. Der Sheikh Hafidhullah sagt, die Umma ist dieser Sache vorausgegangen. Welcher Sache? Dass die richtigen Bücher über die Aqida geschrieben werden. Die Umma ist dieser Sache vorausgegangen mit der Absicht, zwischen der Falschheit und der Wahrheit zu unterscheiden, zwischen Rechtleitung und dem Irrweg. Aber diese Leute haben ihre eigenen Absichten, warum sie dies tun. Sie wollen, dass alle Menschen unter dem Schirm des Namens des Islams sich versammeln, sodass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem Ketzer, dem Atheisten und dem Aufrichtigen. Der Sheikh Hafidhullah sagt, die Muslime werden sich niemals vereinen, außer auf der richtigen Aqida. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 3, Vers 103, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart. Und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Sheikh Fawzan Hafidhullah sagt, was ist es, was die Muslime vereinte nach der Trennung und nach dem Kampf? Was vereinte sie außer die richtige Aqida? Es vereinte sie nur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Also vereinte sie nur der korrekte Glaube. Wenn die Menschen sich in der Aqida unterscheiden, wird es nie möglich sein, dass sie sich vereinen. So wie manche Leute heute behaupten und sagen, ach, ist egal, lass uns vereinen, Wir glauben das eine, ihr glaubt das andere, aber wir helfen uns gegenseitig. Was nun die Unterschiede in Fiqh angeht, die so und so verstanden werden können, so wird dies keinen Einfluss auf die Umma haben und es wird keine Trennung und Feindschaft produzieren. Aber dass man in Aqida unterschiedlich glaubt, das ist nicht erlaubt. Und man wird sich nie vereinen, außer auf einer Aqida. Es ist nicht möglich, Gegenteile zu vereinen. Deswegen muss die Aqida eins sein, damit man sich vereint. Wenn nun die Leute, die behaupten, dass sie die Menschen vereinen wollen, dann ist ihre Verpflichtung, die Aqida der Menschen zu vereinen und das, womit die Gesandten kamen, darauf die Menschen zu vereinen. Und somit haben sie dann auch ihr Ziel erreicht. Aber ein Zeichen, dass sie das nicht wollen, ist, dass sie über die Leute, die über Aqida reden, dass sie über die spotten und sagen, die wollen nur spalten, die sagen, der ist Kafir und so weiter. Aber die Antwort darauf ist, man wird sich nicht vereinen, außer auf eine Aqida. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 8, Vers 62 und 63, und wenn sie dich betrügen wollen, gewiss, so ist deine Genüge Allah. Er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. Weiter sagt Allah in Surah 3, Vers 103, und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart, und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werden möget. Und zu diesem Vers, zu dem letzten Vers, den wir vorgelesen haben, Surah 3, Vers 103, sagt der große Tafsir-Gelehrte At-Tabari, Rahimahullah, diese Gruppe von den Arabern, Al-Hazraj und Al-Aus, waren die am meisten heruntergekommensten Leute. Die Leute, die am meisten klar auf der Irrleitung waren, die am meisten nackt und freizügig waren, die am meisten hungerndsten Leute, als ob sie auf Steine beißen aus dem Hunger heraus, während sie zwischen zwei Löwen liegen, der Löwe aus Persien und der Löwe aus Byzanz. Bei Allah, sie hatten nichts in ihrem Land, worauf man neidisch sein könnte. Wer auch immer unter ihnen lebte, lebte miserabel und wer starb, wurde ins Höllenfeuer geschmissen. Sie wurden von anderen verschlungen, während sie selber nichts zu essen hatten. Bei Allah, wir kennen kein anderes Volk auf der Welt zu dieser Zeit, das weniger hatte oder niedriger im Rang war als sie, bis Allah subhanahu wa ta'ala den Islam brachte. Und durch ihn hat er das Buch als Erbe gegeben und das Land des Dschihad erlaubt gemacht. Und durch ihn hat er euch Versorgung gegeben und zu Königen über die anderen Völker gemacht. Und durch den Islam gab euch Allah das, was ihr sehen könnt. So seid dankbar gegenüber seiner Gunst an euch, denn wahrlich euer Herr ist einer, der Gaben erweist und er liebt diejenigen, die danken. Und diejenigen, die danken, erhalten mehr von Allah. Erhaben und der Allerhöchste ist unser Herr. Und hier sehen wir, dass das, was die Menschen damals vereinte, die richtige Aqida ist. Die gleichen Glaubensfundamente. Die Aqida der Gesandten von dem ersten von ihnen bis zum letzten, nämlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt in Surah 21, Vers 25, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Und weiter in Surah 23, Vers 52, gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so fürchtet mich. Und in Surah 21, Vers 92, gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so dient mir. Sie, also die Menschen, werden nicht eins sein, außer wenn sie ihm, Allah, alleine dienen. Allah sagt in Surah 22, Vers 62, Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist. Und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Das ist es, worauf sich die Muslime vereinen sollten oder beachten sollten. Sie sollen ihre Aqida korrigieren. Und man soll die Abweichungen, die eingeführt wurden, austreiben. Dass es so wird wie in der Zeit des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sodass die Muslime sich überhaupt vereinen können. Das ist es, was die Salaf wie Al-Barbahari rahimahullah beabsichtigt haben, indem sie solche Bücher geschrieben haben, um die korrekte Aqida zu erklären. Wenn nämlich Fitnen aufkamen und Irrleitung und Spaltung und falsche Dinge, in diesen Zeiten wurden solche Bücher geschrieben, damit die Sunna erklärt wird, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten und die Besten der Generationen waren. Jeder, der auf ihr ist, ist errettet und jeder, der es ablehnt, ist zerstört. Allahs Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe euch mit der weißen, reinen Sunna zurückgelassen, deren Nacht so hell wie ihr Tag ist. Jeder, der sich von ihr abwendet, wird zugrunde gehen. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sura 5, Vers 3: Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Wenn nun gesagt wird, wir vereinen uns, wo wir einig sind und worüber wir uneins sind, entschuldigen wir uns, wie die Ikhwanis das zum Beispiel machen, so ist das nicht möglich, wenn es um Aqida geht. Wenn es jedoch um Fiqh geht und Fragen des Fiqh, kann es möglich sein, dass man es so und so sehen kann, dass man die Beweise so und so verstehen kann. Aber sogar im Fiqh ist es Pflicht, den Beweisen zu folgen. Es kann jetzt nicht jemand daherkommen und sagen, im Fiqh ist doch Unterscheidung erlaubt und es ist kein Problem und jeder macht, was er will. Nein, so einfach ist es nicht. Denn auch hier müssen Beweise erbracht werden. Und der Beweis dafür ist in Sura 4, Vers 59. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Also man kann jetzt nicht daherkommen und sagen, nimm was du willst, es ist kein Problem, das ist nur Fiqh und hier gibt es viele Meinungsverschiedenheiten. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Du musst den Beweisen folgen. Wenn du jedoch einem Gelehrten folgst, der den Hadith oder den Beweis hat, dann ist das kein Problem. Aber beispielsweise, es gibt den Gelehrten A und er hat einen Beweis. Und es gibt den Gelehrten B und er hat keinen Beweis. Und einer sagt dir, hier, folge diesem Gelehrten, der den Beweis hat und gibt dir den Beweis. Und du sagst, nein, egal, ich folge dem Gelehrten B, der keinen Beweis hat. Und man fragt dich, was ist der Beweis dafür? Und du sagst, ich weiß nicht. Das ist nicht okay, das geht nicht. Wenn du aber weißt, dass dein Gelehrter den Beweis bringen kann, dann ist das okay. Und wenn du das machst, wenn du sagst, egal, ich folge dem, auch wenn er den Beweis nicht bringen kann, dann hast du ein großes Problem mit deiner Religion, mit der Salafia, mit deinem Verständnis der Sunna. Ich bringe dir einen Beweis, nicht wegen dem Gelehrten sollst du folgen, sondern er bringt die Aussage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und du sagst, aber der und der macht das so. Das ist ein Mann. Ich bringe dir ein Hadith von dem, der von Allah geschickt wurde. Dann musst du deinen Islam korrigieren und deine Shahada checken. Du musst deine Shahada überprüfen. Du musst den zweiten Teil deiner Shahada überprüfen. Muhammadur Rasulullah. Nämlich, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter ist. Ibn al-Qayyim rahimahullah überliefert von Imam al-Shafi'i rahimahullah, dass er folgendes sagte: Die Menschen sind sich darauf einig, also haben Ijma darauf, Konsens darauf, dass wenn einer Person die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam klar geworden ist, dann ist es nicht erlaubt für ihn, einer anderen Aussage von irgendjemandem zu folgen, außer dieser. Die Gelehrten sind sich darüber einig. In der Aqida, allgemein gesprochen, gibt es keine Chance, dass wir uns uneinig sind. In Fiqh kann es sein, dass man sich unterscheidet, aber das wird niemals eine Spaltung unter den Muslimen hervorrufen. Wieso? Erstens haben wir gesagt, man muss trotzdem den Beweisen folgen. Das heißt, wir haben nun mehrere Gelehrte, die einen Beweis betrachten, aber anders verstehen. Das heißt, die Basis von ihnen ist dieselbe. Sie folgen auch den Beweisen, lehnen sich an sie. Und nicht durch Nachdenken oder Verstand, oder heute müssen wir das so machen und jenes machen. Nein, sondern all diese folgen den Beweisen. Denn, wie wir schon vorhin den Vers zitiert haben, sagt Allah in der ungefähren Bedeutung, wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Und somit haben die Leute der Sunna unter sich welche, die von Hanafi sind und welche, die von Hanbali sind und von Shafi'i und von Maliki. Aber alle waren auf der Sunna. In Fiqh haben sie vielleicht von Hanafi gelernt oder von Hanbali und sie haben sich nicht unterschieden. Damit ist gemeint in ihrem Usul, im Koranverständnis, in der Sunna, im Sunna-Verständnis, in den Aussagen der Salaf, der Sahaba, der Tabi'in, der Atba Tabi'in. Und manchmal in Fiqh gibt es einen anderen Ijtihad, ein anderes Urteil. Und die Unterschiede kann man so und so verstehen in Fiqh. Aber ihre Aqida war eine. Es kann sein, einer kommt heute, der ein Sufi ist, und du sagst, warum machst du das so und so? Und er sagt, ich bin halt Maliki, bei uns ist das so. Sie wollen das also den Malikis oder Imam Malik selbst zuschreiben. Und das findet man bei den Hanafis, bei den Shafi'is, bei den Malikis und bei den Hanbalis. Das heißt, Leute, die ihnen angeblich folgen, aber in Wahrheit widersprechen sie ihnen. Sie widersprechen ihren Imamen in der Aqida, ihren angeblichen Imamen, denen sie folgen. So werden sie ihnen nur im Fiqh alleine zugeschrieben. Aber was die Aqida angeht, so widersprechen sie ihnen darin. So können diese Leute nicht wirklich zu Anhängern dieser Imame gezählt werden. Denn sie folgen ihnen nur in einer Sache. Aber in einer anderen Sache, die wichtiger ist, widersprechen sie ihnen. So werden sie nicht als Anhänger dieser Imame gezählt, wenn sie ihnen in der Aqida widersprechen. Und das ist es, was die Gelehrten wie Al-Barbahari rahimahullah und andere Gelehrte von Ahlus Sunnah dazu angetrieben hat, den korrekten Weg zu erklären, genommen vom Buch Allahs und der Sunnah seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam und dem Weg der Salaf, sodass die Muslime darauf fortschreiten können, auf diesem Weg. Und das ist Nasiha für Allah und seinen Gesandten und sein Buch und für die Führer der Muslime und für das allgemeine Volk. Und wenn solche Bücher nicht geschrieben werden würden, wären vielleicht viele Menschen in die Irre gegangen. Und somit danken wir Allah für diese Werke und in Wahrheit sind es Gaben von Allah und somit sagen wir, alles Lob gebührt Allah und dies ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala und ein Beweis von ihm gegenüber seiner Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 8, Vers 42, damit wer umkam, aufgrund eines klaren Beweises umkäme und wer am Leben bliebe, aufgrund eines klaren Beweises am Leben bliebe. Dies war der erste Teil von der Erklärung von Sharh al-Sunnah, stützend auf der Erklärung von Abu Talha rahimahullah, der sich auf die Erklärung von Sheikh Salih al-Fawzan hafidullah gestützt hat. Und es kann sein, dass manche Aussprachefehler bezüglich mancher Namen da sind, weil ich nur das lateinische Werk, also mit den lateinischen Buchstaben, vor mir habe und nicht die arabische Schrift, sodass es sein kann, dass manche Orte oder Namen falsch ausgesprochen werden. Wenn dies einem Bruder auffällt, so bitte ich diesen, mich darüber zu unterrichten, damit wir diese Dinge ändern können. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك